DJ Session mit Topic. Hey Sektor, ihr hört 1 live und das mit der 1 live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Live-Set von Kaigo gehört, was er letztes Wochenende auf dem Perucaville Festival in Wetzel gespielt hat. Und hier geht's jetzt weiter mit Topic aus unserem 1 live DJ Session Resident Team. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix von und mit Topic. Rules are DJ Session mit Topic. I'm not a anything and everything you have done. Ist 1 Live und hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem Set von unserem Resident DJ Topic. Der war letztes Wochenende auch beim Perukaville am Start und hat mit euch die 1 Live Stage auf Bills Factory gemeinsam abgerissen. Ich übrigens auch und wir haben da eine mega Zeit gehabt. Hier kommt jetzt Mau P mit Drugs from Amsterdam im Edit von Tavi. Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Drive all night, you will make you feel alive. You can drive all night. Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit einem Mix von Topic aus unserem Resident-Team. Das gerade war sein Track All or Nothing gemeinsam mit dem Sänger Harvey. DJ Session mit Topic. We'll be right back. die 1Live-DJ-Session mit unserem Resident-DJ-Topic. Der war letztes Wochenende mit euch beim Perucaville am Start und hat mit seinem Sound für ordentlich Stimmung gesorgt. Hier kommt jetzt Baby Don't Hurt Me von David Guetta, Anne-Marie und Coi Leray im Hypertone und Giuseppe Ottaviani Remix. Viel Spaß damit! I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. And you make me feel like it burns. And it hurts. Baby, this part of the rush. This is us. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. DJ Session with Topic. rocket, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Thank you. der dritten Stunde der 1Live-DJ-Session heute mit Topic aus unserem Resident-Team. Wer nochmal Bock auf sein Paruka-Will-Auftritt hat, der sollte einfach mal die 1Live-App abchecken. Da gibt's einen Teil des Sets zum Nachhören in der Sondersendung vom Freitag live vom Paruka-Will. We'll be right back. Session mit Topic. You cannot fuck with this energy. Das war die 1Live-DJ-Session für diese Woche mit mir, Mogwai, dem exklusiven Paruka-Remix von Kaigo. Und gerade läuft noch ein Mix von Topic aus unserem Resident-Team. Ja, und wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, dann könnt ihr das Ganze einfach in der 1Live-App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ-Session jederzeit zum Nachhören. Never lose her outside.

Eins Live DJ Session mit Topic. I got a lot of pretty friends and they all like me. That's why you always see them at my home party. Why you ain't invited as we all can't see? Is it you or is it me? I got a lot of pretty friends and they all like me. That's why you always see them at my home party. Why you ain't invited as we all can't see? Is it you or is it me? I got a lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty, lot of pretty. I got a lot of